seinen Venen fließt sein Blut wieder rein. In ihm ist nicht den Nibelungens Schatz versinkt, sondern Vodka und Wein. Zigaretten entzünden seine Lungen, sein Herz schlägt wie verrückt. Fadi hat gesagt, bis um Mitternacht zurück. Sie sitzt aber da im Sofa in ihrem Glanz. Das war seine letzte Chance, jetzt muss er heimkehren. Deswegen fährt er volle Kanne mit seinem Mofa, hinter seinem Helm bricht er in Tränen aus. Ein echtes sagen, sozusagen, dass keine Sprachen äußern kann. Deswegen fährt er volle Kanne mit seinem Mofa. Er fährt volle Kanne mit seinem Mofa.